geb kein Fick. No. Ich geb kein Fick. Nah. Ich geb kein Fick. Ich geb kein Fick. No. Ich geb kein Fick. Nah. Ich geb kein Fick. No. Ich geb kein Fick. Nah. Ich geb kein Fick. Ich geb kein Fick. Wigger, putte der Nutte den Pilter den Anus. Tank am Block, meine Glock, dann Wigger. Und schieß in die Menge, wahllos, völlig planlos, fahrlos. Die bist und den Fallus drin im Bentley, Homie. Ich bin ein prominenter Boy, so wie Berlus, Coney, Macaroni Time. Homes, ich bin das Weed am Blown. Bitte schreib mir keine Message, willst du nicht die Titten schauen? Du bist ganz alone, wieder in deinem Spielzimmer. Ich bin bei KFC, schütte Codein in meine Mie-Rinder. Diese Vieh-Rinder müssen sterben, weil ich Fastfood konsumiere. Ist mir egal, denn ich hab Geld auf meinem Konto hier. Ich bin kein Kavalier. Homes, ich bin pretty real. Die Stacks sind in den Jeans drin, weil ich in der City deal. Ich bin kredibil, mein Gürtel kostet viel Geld. Ich hab ein Monopol wie in Monopoly, aber kein Spiel, Geld, und weil wir keinen Fick geben, sind Homies in der Zelle drin. Ich skippe Dirty Sprite, weil ich fly wie eine Libelle bin. Flyer als ein Zeppelin, flyer als ein Dude, der aus dem Fenster springt. Hustensaft, Jüngling, ich bin dieses Gangsterkind. Ich geb kein Fick, no. Ich geb kein Fick, ich geb kein Fick, nah. Ich geb kein Fick, no. Ich geb kein Fick, never. Ich geb kein Fick, no. Ich geb kein Fick, ich geb kein Fick. Ah.